An Peter Altenberg, den Bohemien und legendären Dichter des Wiener Kaffeehauses, der von 1859 bis 1919 in Wien gelebt hat, möchten wir heute Abend mit einer Hörspielpremiere erinnern. Der Titel: Damenwahl oder Peter Altenbergs kleiner Liebesleitfaden. Hörspielregisseur Heinz von Kramer hat aus Texten Peter Altenbergs, vor allem aus der Kleinprosa und seinen Feuilletons, Alt-Wiener Miniaturen zusammengestellt, die zugleich ein Porträt des beinahe vergessenen Dichters entstehen lassen. Wer war nun dieser Peter Altenberg, der eigentlich Richard Engländer hieß und dessen Konterfei noch heute in der Wiener Altstadt die Schaufensterscheiben des gleichnamigen Restaurantcafés mit der zugehöriger Gedenktafel schmückt? Keiner hat es besser ausgedrückt als Altenberg selbst. Ich bin geboren in Wien, habe edle und unedle Damen heiß geliebt, war Jurist ohne Jus zu studieren, Mediziner ohne Medizin zu studieren, Buchhändler ohne Bücher zu verkaufen, Liebhaber ohne je zu heiraten und zuletzt Dichter ohne Dichtungen hervorzubringen. Denn sind meine kleinen Sachen Dichtungen? Keineswegs. Es sind Extrakte. Extrakte des Lebens, in 2, 3 Seiten eingedampft, vom Überflüssigen befreit. Der Einfluss und die Wirkung des charismatischen Sonderlings und Tagträumers auf seine Zeitgenossen, vor allem auf die Schriftsteller des sogenannten Jungwien, zu denen Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, Hermann Bahr, Felix Salten, Karl Kraus und andere zählten, war beträchtlich. Kafka pries ihn als ein Genie der Nichtigkeiten und Thomas Mann war von seiner Prosa schlicht entzückt. Altenberg schrieb über alles, über bekömmliche Speisen ebenso wie über Kniebeugen und fixierte es am Ende, wie er sagte, im Telegrammstil der Seele. Sein längster Text ist gerade mal 5 Seiten lang. Berühmt sind vor allem seine scharfzüngigen Aperçus, Aphorismen und Bonmots. Das Lieblingsthema des Dichters jedoch war zeitlebens die Frauen aller Schattierungen in Wien der Jahrhundertwende. Das ist eine schillernde Welt, in der jeder Schein trügt und es leicht ist, sich im Labyrinth der echten und falschen Gefühle rettungslos zu verirren. Hörspielregisseur Heinz von Kramer lässt diese Welt mit musikalischer Unterstützung des international gefeierten Jazzquartetts Undercarl wieder lebendig werden. Drehzehn Nöten, ich krieg's, was mir braut wird. Und ein Schleier wie eine Frau Baron. Schau, die Schwalben stehen auf über Benzin. Und an mir sollten auf und davon. Und ich mach da eine Tochter aus der Liebe. Wenn's ein Bub wird, dann heißt er noch mehr, denn es ist alles unheimlich leicht. Doch wenn man wohin ist, das Ziel erreicht. Nur vor Glück nicht den Nerven verlieren. Einmal sie ganz verlassen aufs Gespür. Und im Pfingsten davor immer noch Italien. Und jetzt sagt er, die Dampfer am Meer. Und am Jahr mal, da schier sie da Rabuppen fürs Bett. Und wenn's wüsst, vielleicht auch ein Bären. Aber ich will ihn nicht überreden. Wenn's du mich nicht gern hast, hab mich gern. Denn es ist alles unheimlich leicht. Wenn man wohin ist, das Ziel erreicht. Nur vor Glück nicht den Nerven verlieren. Einmal sie ganz verlassen aufs Gespür. Lieber Herr, weil Ihr jüngerer Herr Bruder seit Monaten meine Schule frequentiert, mit gutem Erfolge, und mir sogar schon infolge meiner Lehren das geliebte Fräulein B. weggeschnappt hat, für 25 Kronen monatlich, will ich Ihnen, meinem Lieblingsschüler, ebenfalls ein kleines monatliches Fixum von 25 Kronen berechnen. In Anbetracht der riesigen Vorteile für Ihr ganzes geistig, seelisch, ökonomisch, sexuelles Leben, also für Ihre Gesamtentwicklung, geradezu ein Schandlohn. Bedenken Sie, bei mir sitzen Sie, supieren in aller Ruhe, trinken, rauchen und, hast du nicht gesehen, auf einmal, ein unscheinbarer Anlass, breche ich los und ergieße ein Füllhorn nie gehörter Weisheiten über die erschreckten, aufgestörten und indignierten Zuhörer. Nehmen Sie sich davon heraus, was Ihnen für Ihre geistig-seelisch-sexuelle Entwicklung wertvoll erscheint. Überhören Sie den Quatsch und zahlen Sie pünktlich und mit Freuden 25 Kronen pro Monat. Ein Minimum geradezu für das, was dafür geboten wird. Ihr Peter Altenberg. Damenwahl oder Peter Altenbergs kleiner Liebesleitfaden. Altwiener Miniaturen zusammengestellt von Heinz von Kramer. Musik Anderkarl. Die Instrumente sagen, husch, aus dem Bade. Marie, bitte, oh Marie. Aber Fräulein machen die Brause zu. Wie schön Fräulein sind. Wo ist mein Seidentuch? Bitte, kümmere dich um die Garderobe. So geh schon. Gibt es einen Frühling? Was ist eigentlich Musik? Die Instrumente sagen, man bleibt also der, der man ist. Überall. Aber ich will brennen. Mach ein Feuer an, ich will brennen. Das Leben hat schöne Einzelheiten, wie so ein Quintett. Aber was ist es? Man zählt und zählt. Anita ist müde. Zählen macht müde, nicht? Und wenn ich 10.000 habe, dann lege ich es in ein goldenes Kästchen und werfe den Schlüssel ins Meer. Helgoland. Oh, meine Sommertage. Ins Meer. Die vier Herren da oben sind schwarz und zusammengeduckt. Sie müssen sehr unbequem sitzen und die Frecke verdrücken sich. Es ist Kammermusik, der edelste Kunstgenuss. Ja, wirklich. Die Oper hat mehr Farben, ja. Die Oper hat mehr Farben. Habe ich das Eau de Cologne zugestöpselt? Habe ich das frische Nachthemd hergerichtet? Habe ich den Reis herausgegeben? Sie müssen Helgoland sehen, mein Herr. Oh, ich habe den Tanz getanzt mit den Matrosen. Jawohl, ob du es glaubst oder nicht, so eine bin ich. Manches Mal. Was siehst du mich an, Herr? Höre lieber zu, Helgoland. Ich tanzte mit den Matrosen. Woher bin ich? Wohin gehe ich? Ich wohne in der Ebendorfer Straße 17, erster Stock, Tür 5. Im Vorzimmer ist ein roter Teppich und Spiegelglas. Wie ein kleiner Kerker ist es. Helgoland, ich tanzte mit den Matrosen. Ich habe niemand. Die Schatten, die Instrumente, das huscht wie Schatten. Du bist affektiert, wie Schatten. Jetzt bringt das Cello das alte Thema noch ein bisschen in Erinnerung, aber nur so, wie Schatten. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Als wäre ein Kind gestorben. War es fad oder bloß traurig? Wie angenehm ist das Leben und so einfach. Und wie schön diese Herren spielen. Wird Herr Max zum Souper mitkommen? Die ganze erste Reihe hält sich für König Ludwig, den man extra vorspielt. Wirklich, die Töne fahren sonst in dieser Pappendeckelschachtel herum wie feine Schmetterlinge. So stoßen sich an den goldgrünen Flecken der Lampen. Aber in der ersten Reihe schweben sie über den Circle sitzen wie über Blumen. Der Musikkritiker sitzt ganz rückwärts. Er hat das Ohr mit seinen Labyrinthen. Ein Ariadnefaden führt zum Weltgeist. Bravo. Ob ihr auch fühlt, ein Kind ist gestorben? Sie müssen Helgoland sehen. Das wünsche ich Ihnen. Jetzt sagen Sie aber bloß nicht, Sie sind wie eine Meermuschel, in der das Meer noch sinkt, wenn längst. Überhaupt, da beginnt schon ein neues Musikstück. Und das Klavier sagt, wenn längst, und tanzt einen Matrosentanz. Dass man direkt fühlt, es ist ein Meerbad. Kurz wie Helgoland und wie der Sommer und wie eine Herde gelber Schafe, die durch ein sonniges Dorf getrieben wird. Und wie der Duft von Kartoffelfeldern am Abend. Wie Hühnerbouillon, wenn man krank war. Wie bitter süß und wie, da bist du endlich. Habe ich jemand? Wie du mich wieder anblickst, als wolltest du sagen, bitte nummeriere diesen Blick nicht. Nein, nein, ich lege ein eigenes Konto an. Und wirf das Schlüsselchen nicht ins Meer. Und ich werfe das Schlüsselchen nicht ins Meer, obwohl alle Instrumente jetzt singen. Wirf es ins Meer, ins Meer, ins Meer. Aber es ist halt nur ein Klavierquintett. Zweiter Satz, Andante. Diese Stelle klingt wirklich wie, ich habe niemand, niemand, niemand. Möchten Sie mich küssen? Ja, Fräulein. Auf die Hand? Nein, Fräulein. Auf den Mund? Nein, Fräulein. Oh, Sie sind unanständig. Ich meinte, auf den Saum Ihres Kleides. Na, gehen's, da muss man ja gerade erbleichen. Gnädige Frau, ich könnte Ihnen einen wesentlichen Lebensdienst leisten, den Ihnen wahrscheinlich sonst niemand leisten würde. Nun, worin besteht er? Sie haben in Ihrem wunderbar modellierten Ohr einen schwarzen Mitesser, den ich auf die zarteste Weise mit einem geschickten Druck meiner zwei Finger entfernen könnte. Mancher Mann könnte dadurch enttäuscht werden und es könnte Ihren edlen Lebensweg erschweren. Sie, Herr, wie kommen Sie eigentlich zu solchen Unverschämtheiten? Was gehen Sie denn meine Ohren an? Nichts. Sie sind aufgestanden, mit mir hinausgegangen. Ich habe Ihnen den schwarzen Mitesser aus dem rosigen Ohr entfernt. Nichts weiter. Oh, ich möchte das Leben kennenlernen. Ich kann ihm nicht nahe kommen, es nicht ergründen. Haben Sie schon den Vogel Pirol in den Praterauen Reveil blasen gehört? Im Morgendämmern? Muss man das tun, um das Leben ergründen zu können? Ja. Das muss man tun. Von solchen versteckten Winkeln aus, gleichsam aus dem Hinterhalte, kann man dem Leben beikommen. Wie sieht er denn aus, der Vogel Pirol? Niemand sieht ihn. Irgendwo in alten, alten Birken hockt er und bläst Reveil und weckt zum Tage. Immer lichter und lichter wird es und die weiten Auen werden ganz sichtbar. Am Ufer sind schwarze, riesige Schleppschiffe, Tagestätigkeit erwartend, mit ihren geräumigen Kräften. Gehen wir zum Vogel Pirol? Ja, aber sie duften nicht, diese Rosen. Oh doch, meinen Augen. Da habe ich Tuberosen schon viel lieber. Die sind nicht so zudringlich prächtig. Aber sie duften süß. Ja, alles kann man bei den Blumen nicht so beisammen haben wie bei Ihnen, Fräulein. Diese Amethystbrosche. Ich habe durch eine Freundin nachforschen lassen. 15 Lire. Ich weiß, was das bei Ihnen bedeutet. Es bedeutet Liebe. Hätten Sie es auch noch für mich gekauft, wenn es 25 gekostet hätte? Auch. Und bei 40? Nicht. Weshalb? Weil es meine Verhältnisse überstiegen hätte. Ja, aber da fängt gerade die echte Liebe erst an. Bei mir nicht. bei mir hört sie da auf. Aber fortgeflogen ist gleich. Heinrich Frauenlob, Walter von der Vogelweide, Hölti, Hölderlin, wo weilt ihr? Sind eure Sammetwamse von den Schaben zerstückelt? Hat eure Locken der Sturm zerzaust? Hier stehe ich, 17-Jährige, nachts auf dem Balkone der Landvilla in offenem Nachtgewande, bereit, meinen Haarkamm hinabfallen zu lassen, dass ihr ihn an eure Lippen drücktet und voll inniger Gesänge dahin wandeltet in die dunklen Straßen. Wo seid ihr, Träumerische? Von uns Träumende. Meine Herren, ich tanzte heute nachmittags auf der Wiese im alten melancholischen Herzogsparke, hielt mein Kleid mit beiden Händen und tanzte. Werden Sie bitte davon träumen, heute nachts, dass ich auf der Wiese im alten melancholischen Herzogsparke tanzte und mein Kleid mit beiden Händen hielt? Will niemand heute nachts davon träumen? Träumet. Träumet doch davon. Traumlose. Höret, ihr Herren, ich tanzte heute nachmittags auf der Wiese im alten melancholischen Herzogsparke. Splitternackt. Und ich hielt kein Kleid in beiden Händen, denn ich hatte keines an und war nackt. Träume davon. Traumlose. Ach, verdammte Höret, ich saß in meiner Stube, spielte und sang Rieglieder. Da kam der große Hund des jungen Grafen, kroch unter das Klavier, unter mein Kleid und leckte meine Knie. Elender, Elender, da hast du mich ganz. Ganz. Aber träume davon. Träume davon. Ich flehe dich an, wenigstens heute und morgen. Aber er träumte nicht davon, sondern schlief fest und tief wie ein sattes Tier. Ich bin geboren 1862 in Wien. Mein Vater ist Kaufmann. Er hat eine Eigenheit. Er liest nur französische Bücher. Seit 40 Jahren sitzt er abends in einem dunkelroten Lehnstuhle, liest die Revue des Deux Mondes und hat einen blauen Rock an mit breiten Sammetkragen à la Victor Hugo. Das ist nämlich sein Gott, Victor Hugo. Nein, einen solchen Idealisten gibt es wohl nicht mehr auf dieser Welt. Man fragte meinen Vater einmal, sind Sie nicht stolz auf Ihren Sohn? Er erwiderte, ich war nicht sehr gekränkt, dass er 30 Jahre lang ein Du nicht gut gewesen ist. So bin ich nicht sehr geehrt, wenn er jetzt ein Dichter ist. Ich gab ihm Freiheit. Ich wusste, dass es ein Babonspiel sei. Ich rechnete auf seine Seele. Mein geliebter Musiklehrer Rudolf Zöllner, derzeit zweite Violine im Hofopernorchester, sagte über mich, ein Genie ohne Fähigkeiten. Gerade das, was dazugehört im Leben, fehlt ihm. Schade, man wird ihn nie anerkennen, ob zwar er besser ist. Ich sehe in den Straßen so viele dahin, fluten, schreiten, trippeln, tänzeln, schlürfen, hatschen. Und jeder will etwas erreichen. Ja, hat er nicht recht? Hat er es sich gewünscht, vielleicht da hereingeboren zu werden? Jetzt ist er neppig da. Die Gier nach Geld aber darf nur so weit gerade gehen, um Seele und Geist frei zu machen von der Gier nach Geld. Also, monatlich 600 Kronen. Jawohl, du merkwürdigster aller Väter. Lang habe ich dein göttliches Geschenk der Freiheit missbraucht. Habe edle und ganz unedle Damen heiß geliebt, bin in Wäldern herumgelungert, war Jurist ohne Just zu studieren, Mediziner ohne Medizin zu studieren, Buchhändler ohne Bücher zu verkaufen, Liebhaber ohne je zu heiraten und zuletzt Dichter ohne Dichtungen hervorzubringen. Es riecht bereits nach Veilchen, aber sie sind noch gar nicht da. Morgens die Sonne erwarten, abends die Nacht, sonst nichts. Das ist alles. Auf der Schafbergalm. Der Paradiesvogel ist wunderbar. Nur darf man nicht von ihm erwarten, dass er Klavier spiele. Denn das tut er einmal nicht. Ich möchte einen Menschen in einem Satz schildern. Ein Erlebnis der Seele auf einer Seite. Eine Landschaft in einem Worte. Ist das Dichtung? Keineswegs. Das sind Extrakte. Extrakte des Lebens. Das Leben der Seele und des zufälligen Tages, in zwei, drei Seiten eingedampft, vom Überflüssigen befreit, wie das Rind im Liebigtiegel. Dem Leser bleibt es überlassen, diese Extrakte aus eigenen Kräften wieder aufzulösen, in genießbare Bouillon zu verwandeln, aufkochen zu lassen in eigenem Geiste. Mit einem Wort, sie dünnflüssig und verdaulich zu machen. Wohin bringt man es damit? Zu 100 Gulden monatlich und einigen warmen Verehrern. Nun, die habe ich. Eine Hand wird zusehends schöner, während du sie liebevollst streichest. Wenn sie aber dadurch nicht schöner werden sollte, dann hat es auch keinen Zweck, sie liebevoll zu streicheln. Eine angezogene Frau hasse ich wegen ihrer Kompliziertheit und eine ausgezogene Frau wegen ihrer Primitivität. Wenn man einmal eine angezogene Frau fände, die man sich nicht ausgezogen wünschte, und eine ausgezogene, die man sich nicht angezogen wünschte, das wäre das Glück. In einem Meer von Sehnsucht musst du zu ertrinken wähnen, Tag und Nacht. Die Sehnsucht muss dich krank machen, noch kränker und noch kränker und dann fast irrsinnig. Dann erst öffne die Schleusen, erlöse und begatte dich, dann erst. Vor den schrecklichen Toren des Irrsinns musst du stehen können und worten. Früher hast du kein Anrecht auf Seligkeit. Im Übrigen war mein Leben der unerhörten Begeisterung für Gottes Kunstwerk Frauenleib gewidmet. Mein armseliges Zimmerchen ist fast austapeziert mit Aktstudien von vollendeter Form. Wenn Peter Altenberg erwacht, fällt sein Blick auf die heilige Pracht. Und er nimmt die Not und die Bedrängnis des Daseins ergeben hin, da er zwei Augen mitbekommen hat. Augen, Rothschildbesitz des Menschen, um die Schönheit der ganzen Welt in sich hineinzutrinken. Ja, sich selbst heiß heizen, sich kochend machen, sich selbst in Brand setzen an den Schönheiten der Welt, in inneren Ekstasen leben. Das war für Vater und Sohn alles. Alles. Die Schönheit des Apollo-Falters, weiß, durchschimmernd mit schwarzen und orangefarbigen Ringen, des Tagpfauenauges, zimtbraun mit lila Flecken, des Alpenbockkäfers schwarzsamtig und hellgrau, waren meine ersten tiefen Leidenschaften. Wiesen an Berglehnen, im Sonnenbrande, von dörrenden Erdbeeren duftend, bevölkert mit märchenhaft schönen Geschöpfen und dazu die Gefahr der Kreuzotter und der weißen Steine. Man erschauert vor Glück und Erregung. Ich liebe meine englische Lehrerin. Sie ist so mild melancholisch. Sie muss viel erlitten haben. Da sagt mir meine Mama, Kind, existiere ich denn gar nicht mehr für dich? Nur mehr Miss Bernard? Da wurde ich ganz verzweifelt. Denn bisher liebte ich beide in ganz gleicher Weise. Die Möbel knackten im Winter um 3 Uhr morgens. Und ich lag als Kind in Todesangst, in Todesschweiß, bis zum Morgengrauen. Es kommt jemand geschlichen, schlachtet mich. Mama, Mama. Meine Mama war ehemals eine ganz zarte, wunderschöne Dame mit edlen Händen und Füßen und schmalen Gelenken, wie eine Gazelle. Einmal brachte mein Vater aus England ein wunderbares Mädchen mit. Er sagte zu Mama, dies, meine Liebe, ist Maud Victoria. Es ist das schönste Mädchen Englands. Meine Mama sah, dass es wirklich das schönste Mädchen Englands sei und sagte ganz traurig, wird sie nun bei uns bleiben müssen? Infolgedessen war mein Vater so gerührt, dass er das schönste Mädchen Englands wieder in die Heimat zurückschickte. Stundenlang sah er dem breiten, flimmernden Strome zu, an Weidenzweigen vorübersäuseln, und er gedachte ihrer. Denn immer gedachte er ihrer, auch wenn er nicht stundenlang dem breiten, flimmernden Strome zusah, an Weidenzweigen vorübersäuseln. Grellweiße Steine, gelbgrüne Wiese mit nassen Stellen, schwarze Krummkiefern, hellgraue, vom Winde ausgelaugte Bäume. Hier werden keine kleinen Kinder malträtiert. Hier wünscht niemand, Sektionsrat zu werden. Hier fällt Regen, saust Wind, hier fällt Schnee, braust Sturm. Ruhiger, spiegelnder See, alles Umgebende nimmst du auf. Aber eure Seelen sind so voll Unruhe, dass sich die Welt darin nicht spiegeln kann. Überall, unter den weißen, heißen Steinen, vermutete ich Kreuzottern. Das ersetzte mir den Menschenfresser, den Riesen und die Hexe. Der wunderbare, zarte, grauschwarze Leib der Kreuzotter kam mir als das Schönste, Vornehmste vor. Und immer dachte ich es mir aus. Die Geliebte wird gebissen, oberhalb des Fußknöchels. Alles steht ratlos und verzweifelt. Da hole ich aus der nächsten Sennhütte Enzianschnaps, erzeuge den Alkoholrausch, das einzige Heilmittel. Dann sagt sie, oh, wieso wussten Sie es? Und ich sage einfach, ich habe es in Bremen gelesen. Immer. Überall wartete ich auf Kreuzottern. Niemals kamen sie. Weil einer nicht an Typhus starb, war es darum bloß ein leichtes Fieber? Glauben Gnädige an eine Liebe nicht, weil einer nicht daran verdarb? Verbrannt zu Asche erhebt der Phönix sich, verklärt durch Schmerz in Himmelshöhen. Versenkst du einem Sperling sein Gefieder, erhebt er sich nie wieder. Mit 23 Jahren liebte ich ein wunderbares 13-jähriges Mädchen. Abgöttisch, durchweinte meine Nächte, verlobte mich mit ihr, wurde Buchhändler in Stuttgart, um rasch Geld zu verdienen und für sie sorgen zu können, später. Aber es wurde nichts aus alledem. Nie wurde etwas aus meinen Träumen. Die Forelle, der Hecht sind gefährliche, ewig auf der Raublauer liegende Tiere. Aber man fängt sie geschickt mit irgendeinem Köder. Bei Frauen macht man es aber ungeschickt. Meistens reißen sie sich los und verspeisen nur den Köder. Und außerdem eine Geliebte haben, die dich nicht störte. Aber welche störte dich nicht? Dass sie dich nicht stört, stört dich sogar. Wenn sie einmal nicht kommt, kann sie, könnte sie dennoch noch kommen. Wenn sie da ist, nicht mehr, dann ist sie da. Meinen kleinen Sachen, um die ich schreibe, lege ich nur den Wert bei, den Mann, welchen seine 1000 Pflichten erschöpfen und aushöhlen, ein bisschen aufzuklären über dieses liebliche, zarte und mysteriöse Geschöpf an seiner Seite. Ihre Welt in ihr sei ihm teuer und verständlich, insofern er Segnungen davon empfängt. Das andere bleibe den Dichtern überlassen. Ich selbst allerdings habe nur Leid erfahren an diesen Herrlichen, für welche ich mein verlorenes und unnötiges Dasein hingebracht habe. Dennoch glaube ich, ein wenig mitgewirkt zu haben, dass ein Hauch von griechischem Schönheitskultus in die vom Leben bedrängten Jünglinge komme. Aber auch das mag nur eine Utopie sein. Sie einen riesigen Bogen Papier. Da haben Sie ein riesiges Tintenfass und einen riesigen Federstiel mit einer riesigen Feder. So. Und jetzt fahren Sie mir wie der Wirbelwind, wie der leibhaftige Satan darüber hin, wie eine Sturzwelle, wie eine Katastrophe. Sie kümmern Sie sich ja nicht darum, was daraus wird. Das ist meine Sache. Sie haben vorzurücken wie in der Schlacht. Sie haben sich um Tintenfotzen nicht zu kümmern. Das sind die Ekrasitbomben in der Schreibschlacht. Vor, vor, vor, nur vor. Die Feder muss durch. Von ferne ziehen unabsehbare Scharen im Eilschritt heran. Millionen. Immer noch, noch, noch. Noch sie schleichen, gleiten, huschen, fliegen. Geschütz, Salve, Rata, Salve, Salve, Salve, Ratatatatata. Die Schlacht singt ihr Lied, jauchzt, kreischt, brüllt, stöhnt, atmet aus. Plötzlich beginnt ein furchtbarer Wirbel. Rataplam, ratta, ratta, ratta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Der Todeskampf dieses Lebens. Orkanwirbel. Ein fürchterlicher Wirbel. Ein entsetzlicher, nachsichtsloser, grausamer, blutohriger Wirbel. Wird er nicht aufhören? Er hört nicht auf. Ratta! Prasselt er rum, zerfetzt die Nerven. Ratatata! Wirbel! Wirbel! Ratta! Alles wird über den Boden geblasen, gemäht, vertilgt. Schuss! Schuss! Schuss! Die Schlacht ist gestorben. Stille. Der Mann im schwarzen Frack steht da, verbeugt sich, geht. Niemand applaudiert. Ein schrecklicher Trommler, denkt man. Er zerreißt das Trommelfell. Ein Genie des Handgelenks, ganz einfach, sagt ein Aristokrat in einer Loge. Die junge Frau sitzt da, bleich. Du bist ganz geschreckt, sagt der Gatte, legt seine Hand sanft auf ihre Hand. Napoleon, sagt sie. Wie? Sagt der Gatte. Er hat wenig Applaus gehabt, sagt sie. Er wird vielleicht entlassen werden? Nein, sagt der Gatte. Sie sind fix engagiert. Wie bleich du bist. Die junge Frau fühlt. Napoleon. Du scheinst ja gar nicht so besonders erfreut zu sein, Maxl, dass ich um eine Stunde früher gekommen bin. Oh ja, sehr. Oh ja, sehr. Heißt gar nichts. Ich kann ja übrigens weggehen und erst in einer Stunde wiederkommen. Nein, bleibe nur da. Ich kann auch gar nicht mehr wiederkommen. Ich weiß jemanden, der sehr froh wäre, wenn ich ihm jetzt im Café eine Stunde meiner Zeit schenkte. Nein, das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Bin ich eine zudringliche Person? Ich glaubte, du brauchtest mich. Du sei gut und lieb. Was hast du denn dann von mir, wenn du dich gar nicht auf mich freust? Das ist doch nur dein eigener Schaden. Geh, Maxl. Freu dich über mich. Oh, Max. Ich möchte für dich alles, alles sein. Oh, Max. Aber wenn ich dann endlich für dich wirklich alles wäre, würde mir dieser Zustand des für dich alles sein allmählich langweilig werden. Weshalb? Weil du nur ein Max bist. Vielleicht sogar nur ein Maxl. Dich erringen ist vorläufig meine reelle, unentringbare Sehnsucht. Ja, was kann ich dafür? Aber weshalb ich gerade dich gewinnen muss? Wahrscheinlich, weil ich dich noch nicht gewonnen habe. Denn hätte ich dich so, hätte ich dich nicht mehr. Drum, Maxl, pardon, Max, lasse dich von mir gewinnen. Je schneller es geschieht, desto schneller bist mich armes Mistviech los. Ich möchte so gern heute mit dir schlafen gehen, Maxl. Aber ich kann es den Menschen dort nicht antun. Dem Peter, weißt? Er frisst mir dann morgen wieder nichts zum Mittag. Ich hab den Peter so gern, wenn er nicht da ist. Da hab ich ihn lieber wie alle anderen. Aber wie er da ist, mag ich ihn nicht mehr. Es ist so beschwerlich für uns, wie wenn ein Fisch in der Luft atmen müsste. Ich weiß nicht, was das ist. Man kennt sich nicht aus in ihm. Hat er uns gern, hat er uns nicht gern. In seinen Briefen, da ist er wirklich der einzige Peter, wie er leibt und lebt. Seine geschriebenen Worte glaubt man ihm aufs Wort, aber nicht seine gesprochenen. Er ist aber auch nur als Geschriebener der Peter. Da ist es so, dass man gerührt ist, wenn man an ihn denkt. Aber wenn er kommt, ist alles aus. Und kaum ist er draußen, möchte man ihn zurückrufen und ihm das Strumpfband, das er so inständig erflehte, mit tausend Freuden schenken. Aber man ruft ihn nie zurück, schenkt ihm nie das Strumpfband, sondern man fühlt, er wird traurige Stunden haben, meinethalben. Der arme Peter. Nur mit dir, Geliebte, hat das Leben für mich noch einen Reiz. Aber ohne dich hat es noch mehr Reiz. Sie durchschauen uns, mein Herr. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es doch wieder dasselbe. Du hängst an mir. Jawohl, du hängst an mir. Und jeder Seelenschritt spürt dein Gewicht, Helene. Wie ich mich nach der Freiheit sehne. Du hängst an mir. Und einmal schriebst du mir, wenn andere sprechen, höre ich zu. Wenn du sprichst, lausche ich. Und einmal, dass du bist, ist gut. So spricht der Fisch zum Wasser. Dass du bist, ist gut. Sieh, da verlor ich jedes Mal zu morden dich den Mut. Du hängst an mir. Ich spüre deine schwere, schlaflose Nächte, tränenschwere Last. Dennoch wird es enden und endlich stirbt die Seele doch. Und eines Tages werde ich die leichten Seelenschritte des Befreiten schreiten. Siehe, dann aber ist auch schon die Stunde nahe, da wie im Yachtboot das Zentner Eisenschwert zu unterst nötig ist. Leichte Fahrt, ich wieder allzu leicht, labilen Gleichgewicht, Helene, mich nach dem Bleigewichte deiner Tränen sehne. Ich weiß noch ganz genau, was ich unter den Kleidern habe. Aber alle Herren, die mich liebenswürdig oder sogar bereits respektvoll grüßen auf der Straße, wissen es doch ebenso genau wie ich selbst, mit allen Details. So ein Idiot ist doch keiner, das nicht mit allen minutiösesten Details zu wissen. Also gehe ich eigentlich für jeden fremden Mann splitternackt spazieren. Meine liebe gute Mama würde zwar sagen, kümmere dich lieber um deine Geografie und deine Physik, aber erstens sind es Gott sei Dank gar nicht meine und zweitens ist das andere meinem Leben viel näher. Ich achte und ehre die Wissenschaft, aber pardon, ich bin leider auch noch daneben vorhanden. Und zwar intensiv, besonders mit 14. Später, sagt meine alte Jungfer von Schwester, wird man eben klüger. Pfui klug, pfui klüger, pfui am klügsten. Edge, ich bin doch ganz splitternackt unter meinen Kleidern. Was sagen Herr Dichter zu dem süßen Fräulein, dass ich so auf einer Schilfinsel splitternackt von Herren so und so fotografieren ließ? Ich sage, dass wenn die Frau Fabrikdirektor von C dazu seinerzeit den Mut gefunden hätte, sie jetzt nicht jahrelang ihre Mitmenschen mit den Berichten vergangener Schönheit belästigen würde müssen. Die Schönheit will nicht ungenossen sterben. Das ist auch eine Form des Altruismus, eine innere Mission. Nur das Unzulängliche bleibt gern in Schranken, deckt sich, schützt sich mit verlogenen Prinzipien, sagt, ich bin einmal nicht dafür. Und was wird Ihrer Meinung nach aus diesem kleinen Mistvieh? Einer meiner reichen Freunde wird Sie demnächst heiraten, gnädige. Kellner, wir hatten 5 Maro Glacé, 1 Meloneneis und 2 Butterteig Pamier. Ich bezahle für den Herrn mit. Übrigens, Herr Dichter, wo befindet sich diese Schilfinsel, auf der man sich nackt fotografieren lassen kann? Wissen Sie was? Es ist das Seltenste auf der Welt, einen Mann zu finden, der einen ununterbrochen entschädigte für die vielen Liebhaber, die man seinetwegen nicht erhört hat. Das kommt, weil man die Dame innerlich bald überwunden hat, mit ihr, mit sich fertig geworden ist. Das siedende Rückenmark wird durch die Nordpolarkälte des Gehirnes besiegt. Was uns eins rettet, was uns ewig retten wird, ist der glückliche Zufall der Unzulänglichkeiten der Angebeteten. Wehe, wenn man eine zulängliche anträfe auf seinen Wegen. Da triebe man mit einem abgerissenen Säumchen ihres Kleides einen Kultus bis an sein Lebensende, der mehr dem Irrsinn gliche als der Liebe. Da ertränke man im Meere seiner eigenen Zärtlichkeiten. Aber ein gütiges Schicksal spült nur Atome deiner Ideale dir an den Strand. Da kannst du irrsinnig werden auf Zeit, kannst deine 14 Tage machen, kündigen und gehen, geheilt entlassen. Haben Sie denn so viele Erfahrungen? Erfahrungen nicht, aber Erfahrung. Omne animal, gnädigste, post coitum, unhöflich. Sie sind wirklich ein zuwiderer Kerl. Erstens nie elegant. Was schauen Sie den Beamten an? Zweitens dieser Schnurrbart, so slowakisch. Und dann überhaupt. Na, was glauben Sie eigentlich? Ich kann fliegen, auf wen ich will. Und just. Wie Katzen sind wir wirklich. Schade. Allein wir sind es. Die Hand ausstrecken. 1. Deinen Hals fassen. 2. Zu pressen. 3. Verlegt ihr uns vielleicht nicht die Atemwege? Jedoch, Cäcilie ist von meines Herzens Gnade. Weib, ihr seid innere Mörder. Darf das Gesetz des Staates psychologisch sein? Ich aber darf es. Ich richte, ich, mein eigener Staat. Carmen. Cäcilie, dich massakrieren, massakrieren, massakrieren. Nun also, krepiere. Ja, diese verschiedenen Gedankelchen brachten mir Erleichterung, zerteilten diese kompakte feindliche Masse, Cäcilie, bohrten philosophische Sprenglöcher aus. Krach! Und dann ging ich in ein Blumengeschäft, sandte an die Dame einen Strauß von Tulpen, welche Schönheit gaben ohne Komplikations. Abends trafen wir uns. Tulpen? Schon wieder ein Blödsinn, eine Ungeschicklichkeit. Was ist an Tulpen? An Tulpen ist, dass man ihnen den Hals umdrehen kann, ohne ins Kriminal zu kommen. Schauen's, Peter, schauen's. Glück gibt es nicht. Die, bei denen man Glück hat, da ist es doch kein Glück. Die hat man von selbst. dort erst wäre es erst ein Glück, wo man kein Glück hat. Und gerade da hat man kein Glück. Heute sind Sie nicht sehr amüsant. Was ist Ihnen? Ist Ihnen etwas über die Leber gelaufen? Wirklich, bei Ihnen kennt man sich nicht aus. Kommen Sie zu sich, mein Herr. Eben dort aber bin ich. Oder war es zumindest. Was wirst du tun, wenn du mich verlierst? Dann suche ich mir eine wertvollere. Da bleibe ich lieber bei dir. Wenn ich einmal so da sitze und warte und nervös werde, ja, das ist die Liebe. Die Männer sind blöde. Sie möchten in einer Viertelstunde erreichen, wozu 10.000 Stunden nötig wären. Und dann sagen sie, dass wir kein Herz haben, während sie ja bloß keine Zeit haben. Geliebtestes Geschöpf dieser Erde, was ist der? Mir bangt so schrecklich. Willst du den Prinzen in deinen Armen haben? Willst du den romantischen Gymnasiasten? Willst du den Kellner, der dir serviert? Willst du den Fremden, der auf der Straße gebannt verweilt? Willst du den Bäckerjungen, der morgens Brot bringt? Bleich bist du mir nun geworden, seit Tagen. Geliebtestes Geschöpf dieser Erde. Bleich bist du mir geworden und kränklich. Brauchst du Räusche? Ich kann sie dir nicht mehr geben. Denn der tückische Mörder Gewohnheit schlich sich hinterrücks in deine zarte Seele ein. Geliebteste. Rosig will ich, muss ich dein geliebtes Antlitz sehen. Und wenn ich es mit meinem Herzblut rosig färben müsste. Der Spinat fühlt. Was bin ich für eine wunderbare Anordnung von lebendigen Zellen? Was für ein Mysterium von geheimnisvollem Leben und Walten? Aber der Koch macht ein einfaches Püree daraus. Und der Mensch frisst es, ohne Fantasie. Also verfährt man mit der Frau und mit dem Genie. Man apprätiert sie zu gemeinnützlichen Gegenständen, man verkocht sie und serviert sie in verdaulichem, genießbarem Format. Daher sagt der verkochte Dichter so oft zu der verkochten Frau: Siehe, ich verstehe dich und du verstehst mich. Lassen wir uns also ruhig verspeisen. Und sie schließt die müden Augen und lässt sich verspeisen in verdaulichem, genießbarem Format. Wehe den Fressern und Verdauern, wehe der Frau, die dem Mann verständlich ist, wehe der leicht Fasslichen in jeder Beziehung. Die Frauen und die Genies denken, weshalb soll ich mich flach machen lassen, wenn ich doch tief bin? Denn in ihrer Rätselhaftigkeit allein liegt ihre Persönlichkeit. Eine Frau verstehen ist ihre Verurteilung. Das hat sie mit dem Genie gemeinsam. Mit beiden ist es daher gleich schwer zu verkehren. Hättest du zu mir gesagt, morgen dürfen sie meine Fingerspitzen berühren. Ich hätte die Nacht schlaflos verbracht, hätte bei Schnee und Wind an deinem Tore gewacht, hätte nichts gegessen, nichts getrunken, wäre vor Sehnsucht umgesunken. So aber warst du gnädig, wie alle Frauen. Sie dürfen mich morgen im neuen Kleid erschauen. Da kam ich nicht. Ich wich. Ich dachte an deine geliebten Finger und von meiner Liebe nicht geringer. Trotzdem ich nicht kam, lieblichste der Frauen, dich im neuen Kleide anzuschauen. Ich verstehe nichts in Bezug auf die Nerven der Menschen. Aber dieses eine verstehe ich am allerwenigsten. Wie man hinüberkommen kann über den Verlust einer geliebten Frau, die man so oder so verloren hat, das begreife ich nicht. Nun hast du deine Ruhe, süße Frau. Nicht stört dich mehr mein Schlachtkalbblick. So hast du es gewollt. Ich hab's vernommen. Ich war dir eine Last. Und Tage werden kommen, Jahre vielfältigen Schicksals. Und einst wirst du in einer müden Stunde in meinen Briefen kramen. Er ward sehr krank an mir, ich aber ließ ihn sterben. Ihre Stimme, diese Musik der ganzen Erde, ist für dich verstummt. Sie klang melancholischer für dich als das Rauschen des Abendwindes im Tannenwald und als das Piepsen des ersten Vogels im Bergwald vor Sonnenaufgang. Die Musik der Welt ist dir verstummt. Nun hast du deine Ruhe, süße Frau, verstummt. Der bangen Klage störendes Geplärre. Es spricht ein harter Blick. Sehen Sie, so sind sie mir viel lieber. Sahst du den schwarzen Panther in seinem Käfig manchmal mit dem gelben Blick des Wahnsinns rastlos seine Achter schleichen? Sahst du ihn? Komme nie hinüber über den Verlust eines geliebten Frauenkörpers. Ihre Haut, die duftete, zerfällt wie verbranntes Papier. Und ihr süßer Atem ist nicht mehr. Die Welt in dir liegt in Trümmerhaufen, wie Messina nach dem Erdbeben. Es gibt nur Leichen und Verwundete. Trost ist ein Verbrechen, das du an dir selbst begehst. Tröste dich nie. Nun hast du deine Ruhe, süße Frau. Wir wollen gute Freunde bleiben, Peter, nicht wahr? Nicht? Wie? Was? Was haben sie? Nichts, sagte ich und reichte dir die Hand. Was ist denn das mit dieser gewissen Frauenliebe? Wie häufig sagt man, der, oh, es ist völlig ausgeschlossen. Nun, gerade dieser wurde geliebt. Nicht uns lieben sie, sie lieben unsere Liebe. Dass wir sie lieben, lieben sie. Sie brauchen das, wie die Lunge Sauerstoff, die dürre Erde Regen. Und wenn es nur eine alte Kröte wäre, die um sie traurig würde, sich zurückzöge aus dem amüsanten Sumpfe. ohne Gesang irgendwo hockte und wartete, bis die Dame vorüberkäme. So lebte diese von dieser Krötenliebe. Wie gesagt, dass wir sie lieben, lieben sie an uns. Weg von dem bösen Schilfe. Oh, rudern Sie weg. Oh, meine Herren, rudern Sie das Boot weg. Das Schilf, das Schilf. Oh, weg, bitte, weg. Das fühlt man doch gleich. Eine wirkliche Märchenprinzessin, die vom verzauberten Schilfe träumt. Was soll man davon denken? Der Märchenprinzessinnen-Trick ganz einfach, um romantisch zu blöffen. Immerhin gut und geschickt gespielt. Bravo! Sieh, ich hab's einmal überschlafen, gestern das. War es nicht vielleicht doch nur ein Trick? Diese poetische Emotion mit dem Schilfe, um romantisch zu verblüffen? Sehen Sie, mein Lieber, Sie sind um so viel jünger als ich und haben bereits gar keine Poesie und Fantasie mehr. Sie blasphemieren. Eine wirkliche Märchenprinzessin ist sie. Oh, bitte erwähnen Sie es ihr gegenüber nie, dass ich auch nur einen Augenblick lang es für einen Trick halten konnte. Gnädigste, da wir uns schon hier beim Kurkonzert treffen, sagen Sie, es war ein Trick, nicht wahr? Diese Emotion mit dem Schilf. Aber gut gespielt. Kompliment. Schändlich, ja. Haben Sie das vielleicht Ihrem jungen Freund gesagt? Jawohl. Aber er wollte mich ohrfeigen dafür. Er sagte, Sie seien eine wirkliche Märchenprinzessin. Und mein Gesicht jetzt. Was würden Sie sagen? Wie eine Märchenprinzessin? Das sehen Sie, das ist nun wirklich kein Trick. Thank you. Höre, mein Bester, du könntest mir einen riesigen Freundschaftsdienst erweisen. Ich fühle mich heute wieder so greisenhaft, so ausgelöscht. Bitte sage mir nach 5 Minuten, dass ich heute besonders frisch und jugendlich aussehe. '58, '59, '60, ja. Du, Peter, sage mir, was ist heute los mit dir? So jugendlich frisch hast du wirklich schon lange nicht ausgesehen. Wirklich? Das freut mich. Solche angenehme Sachen sagt einem halt niemand auf der Welt als du. Ich bin nun gegen das Spiel im Leben. Man riskiert zu viel. Das ist es. Also, wie gesagt, ich war sehr dagegen. Aber als ich irgendwo in einer Ansichtskartenbude eine 14-jährige Verkäuferin sah, blickte ich sie an. Und sie blickte mich an, freudig erstaunt. Ich wollte etwas sagen. Das heißt, ich wollte eben gar nichts sagen. Aber als die Ansichtskartengeschäfte abgewickelt waren, blickte ich sie noch immer an. Sie sagte auch nichts, aber sie spürte ihre Wirkung auf mich. Es war nicht sehr lange. Und doch vielleicht oder wahrscheinlich eine besondere Welt, die nie, nie mehr wieder erstehen wird. Es ging nicht an, sie länger anzublicken. Und infolgedessen ging ich. Ich lüftete nicht den Hut, damit sie nicht sehe, dass ich kahlköpfig sei. Denn ich musste auf ihre Träumereien Rücksicht nehmen, dass ein verhältnismäßig apart aussehender Herr sie beim Ansichtskartenkaufe liebevollst angeblickt hatte. Bei 22 Grad Kälte auf dem Semmering vor 3 Jahren war mir warm. Jetzt ist mir kalt, bei 14 Grad über Null. Man altert. Sie erzählte mir, ein Herr habe sie in der Tramway angesprochen. War er wenigstens elegant? Fragte ich gleichgültig. Man altert. Geld blieb aus und ich tobte nicht Tag und Nacht über die Ungerechtigkeit der Welt. Man altert. Ich hatte ein Bläschen auf der Zunge und dachte an Krebs. Man altert. Ich dachte an die Jugendzeit. Gott sei Dank, dass diese Periode von schamloser Stupidität und frecher Lebensunweisheit vorüber ist. Ach was, darin bleibt man jung. Ich habe ein diskretes Anliegen an Sie. Können Sie mich nicht mit Ihrem reizenden Freunde bekannt machen? Nein! Einmal und nicht wieder. Also das ist doch die Höhe. Sie haben mich mein Nachtmahl selbst bezahlen lassen. Freilich mit der vergeblichen Hoffnung, Sie würden auch meines gleich mitbezahlen. Sie hatte mich betrogen. Betrogen? Nein, sie hatte nur vergessen, es mir zu sagen, es mir mitzuteilen. Das Stubenmädchen brachte mir meinen armseligen Ring, 10 Kronen, den sie auf Zimmer 109 im Bett gefunden hatte. Rathausberg bei Nacht. Frische, herrliche Luft und keine Menschen. Bei Tage? Nein, bei Tage kann mich das nicht erfreuen. Dazu bin ich zu wenig realistisch veranlagt. Ich brauche nicht das klare Einzelne. Ich brauche für meine Seele die düstere Romantik des dunklen, rätselhaft Unklaren. Mit einem Wort, Sie sind eine Gans. Wenn man liebt, langweilt man sich nie. Aber wenn man sich doch langweilt? Wenn man liebt, gefällt einem keine andere. Wer hat diesen verlogenen, verfluchten Satz aufgestellt? Wenn man liebt, ist man ganz verwandelt. Das ist richtig. Früher war man ein gescheiter, netter, geriebener Bursche. Ich ziehe mittlerweile Bobby allen Frauen vor. Freilich sage ich das erst öffentlich am Ende meiner sogenannten Liebeslaufbahn. Mit einem Wort nach meiner Schlacht von Sedan. Bobby hat um mich geweint, gewinselt, sich gekränkt, den Appetit verloren. Die übrigen Weibchen hatten gerade in meiner Gesellschaft stets einen riesigen Appetit. Während ich kaum die Absicht hatte oder die Mittel, ihnen ein Kalbsgulasch zu bezahlen. Und dann, Bobby hat noch einen großen Vorteil. Sie gehört nämlich gar nicht einmal mir, sondern einer reizenden, bekannten Dame, der die Fürsorge für sie obliegt. Ich selbst schmeichle mich nur bei Bobby ein, um ihre zärtliche Freundschaft zu genießen. Ich will keine Spesen haben. Und Frauen haben immer irgendwelche Bedürfnisse. Aber ich bin nicht in der Lage, sie zu befriedigen. Es nimmt zu viel Kraft weg und Zeit. Liebe ohne alle Spesen ist meine letzte Erkenntnis auf Erden. Fräulein Mitzi von der Lemmingson-Truppe. Ich weiß es nicht, wie lange sie noch in Wien und hier im Casino de Paris bleiben werden. Und eines Tages können sie fort sein, fort auf Nimmerwiedersehen. Irgendwohin in die lustige oder traurige Welt der Künstler, der Artisten, tausend und tausend merkwürdigen Schicksalen und Begebenheiten ausgesetzt. Mögen Sie es daher wissen, dass ein alter, armer, glatzköpfiger, uneleganter Dichter Ihnen nachweinen wird und Ihre herrliche, liebevolle, wundervolle Persönlichkeit gleichsam im Innern seiner Augen aufbewahren wird. Lange, lange, lange Zeit. Wie werden Blätter gelb? Das grüne Chlorophyll des Blattes verwandelt sich in Gelbstoff, Xanthophyll, unter dem Einfluss der Kälte. Wie werden Blätter rot? Das grüne Chlorophyll des Blattes verwandelt sich in Rotstoff, Erythrophyll, unter dem Einfluss der Kälte. Und schwarz? Das ist das Sterben des Blattes. Wenn es nicht mehr Kraft hat, Farben umzuwandeln, wird es schwarz. Und Blätter werden Erde? Ja. Der Schnee zermürbt sie, präpariert sie vor. Sprich mir von Botanik. Aber nicht wie in der Jugend, wie viele Staubgefäße jede Blume hat, wie sie lateinisch heißt, wo man sie findet. Sprich mir davon, wie sie wird und stirbt und niemals aufbegehrt und wieder wird und stirbt und wieder stirbt und dann doch auflebt. Komm, es ist zu kalt zum Sitzen im Freien. Und wir sind halt in den Jahren. Wir brennen Holz im Ofen. Und wir sprechen davon, wie junge Stämme ihren Ring ansetzen. Vor allem, weißt du, wenn im ersten Frühjahr... Was ist? Sprich weiter. Ich sage keinen Ton mehr. Und Wenn ich jetzt sagen würde, ich liebe dich? Kindheit, die Sonnenaufgänge auf dem Schneeberg, Kaiserstein. In meinem Alter die Sonnenaufgänge hinter der Lagune, Lido. Beides blutrot und leuchtender, dampfender Nebel. Dazwischen mein ganzes kompliziertes Leben. Damals unwissend glücklich, jetzt wissend glücklich. Damals konnte es verloren gehen. Jetzt nicht mehr. Das ist alles. Damals liebte ich meinen Musiklehrer, meine Gouvernante, meine Mama. Jetzt liebe ich Frau R.R. Blutrot. In dampfendem Nebel ging die Sonne auf. Schneeberg, Kaiserstein. Blutrot geht die Sonne unter. Lagune, Lido. Venedig. Dazwischen liegt mein Leben. Die Sorge einer Mama für ihr Kindchen. Ja, wirklich. Die hattest du auf den Frühlingslandpartien von 7 Uhr früh bis 8 Uhr abends. Ununterbrochen. Ich danke dir, Paula. Ich bin, naja, nicht mehr der Jüngste. Und du 19. Ein merkwürdig zartes, altes Kindchen. Eine merkwürdig liebevolle junge Mama. Die Rückfahrten vom Lande abends sind das Schönste. Da schläft man wie ein Toter. Man verflucht im Moment der Ankunft. Der Wagen ist das wunderbarste Bett gewesen. Aber jetzt kann Stiegen steigen. Ausziehen. Eine unsäglich beschwerliche Arbeit. Meine Mama ist tot. Nichts von ihr ist übrig. Sie ist aus der Welt verschwunden. Nun stehe ich da, vor diesen Fenstern, in derselben Nachtstunde, höre gleichsam Mamas Seufzer wieder. Ich bin glatzköpfig. Ziemlich verkommen. Und wer weiß, wie viel Jahre alt. Und hab's zu nichts gebracht. Trotz herrlicher Anlagen. Das war Damenwahl oder Peter Altenbergs kleiner Liebesleitfaden. Es sprachen Katrin Beck, Monika Bleibtreu, Matthias Kahler, Ernst Konarek, Johanna Liebeneiner, Peter Lieg, Cornelius Obonia, und Heidelinde Theresina Pfaffenbichler. Musik Anderkarl, Sebastian Grams, Kontrabass und Elektronik, Dirk-Peter Kölsch, Schlagzeug und Percussion, Bernd Lehmann, Klarinette und Saxophon, Frank Wingold, Gitarre und Noise-Table, Nils Wogram, Posaune und Celesta. Technische Realisation Klaus Hönes und Birgit Schilling, Regieassistenz Nana Rademacher, Hörspielbearbeitung und Regie Heinz von Kramer. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2001, Dramaturgie Henning Rademacher. Und bis zum Beginn der nachfolgenden Sendung, das alte Werk um 21.30 Uhr, haben wir noch etwas Zeit. Hören Sie bis dahin noch ein Stück der Jazzgruppe Anderkarl nach einer Komposition von Sebastian Grams.